Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ich habe gerade überlegt, was ich jetzt sagen muss und dem so und so, aber es gibt ja kein und mehr. Du warst letzte Woche schon so verwirrt. Ja, es ist momentan ein Dauerzustand bei mir, ich weiß auch nicht. Also, ich könnte jetzt behaupten, das läge daran, dass ich alt werde, aber es war noch nie besser eigentlich. Naja, egal, es ist die Folge 310 und das ist einen besonders treffenden Zahlenfakt rausgesucht. Ja, das wir haben es knapp schade. Verpasst. Ja, ist auch ein bisschen schade, dass wir die Sendung nicht gestern aufgenommen hätten, dann hätten wir den Doppelquerverweis gehabt, aber... Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. oder halt einfach einen Monat früher. 310, der 3.10. Tag der deutschen Einheit. Ja. Was soll man da noch sagen? Nice. Ja. Gestern war der 9. November. 1989 ist da die Mauer gefallen. Und ich habe das mal vertwittert vor ewigen Zeiten. Ich habe, als ich bei meinen Eltern war und so in den Schubladen gekramt habe, tatsächlich ein Dokument gefunden, was am 9. November 1989 entstanden ist. Und zwar ein Test in der Schule in Biologie über den Schwänzeltanz der Bienen. Ah, der Schwänzeltanz. Ja. Also das fand ich dann schon irgendwie rührig, dass ich sozusagen weiß, was ich an dem Tag gemacht habe. Das Test in Biologie geschrieben. Ja. Wir sind ja irgendwie auch ein bisschen der Podcast der deutschen Einheit, so ein bisschen. Also ich in Ost-Berlin und ihr in München. Was, du bist in Ost-Berlin? Ja, extra. Alter. Ja. Nun ja, so viel zum Zahlenfakt, kommen wir zu den Neuigkeiten. Und als allererstes hat uns der Marcel den neuen Apple Watch Spot auf die Agenda geschrieben. Ich weiß ja nicht mal, wie neu der ist. Ich weiß bloß, dass ich damit beballert werde bei, weiß ich gar nicht, Netflix? Nee, Netflix hat keine Werbung, oder? Nee. YouTube? Keine Ahnung. YouTube hat. Jedenfalls habe ich ein paar Mal gesehen oder sehen müssen, da ist so ein Typ, der seine Apple Watch anmacht, Musik hört und Skateboard fährt. Ja. Und warum ich diesen Spot erwähne, ist eigentlich ein ganz anderer Grund, weil das Lustige ist, ich habe ihn jetzt verlinkt, das ist die amerikanische Version, noch lustiger ist die deutsche Version, da werden nämlich so Textzeilen eingeblendet unter dem Spot. Ha. Mm. Die erste Textzeile ist, funktioniert nur ab iPhone 6 und höher. Mhm. Zweite Textzeile ist, also die Reihenfolge weiß ich natürlich nicht wirklich auswendig, funktioniert nur mit der neuen Apple Watch. Dann funktioniert nur, wenn man einen Carrier-Dienst beauftragt hat und das Streaming beim gleichen Carrier-Dienst. Funktioniert nicht mit Roaming. Funktioniert nur mit Bluetooth-Kopfhörern, zum Beispiel den Apple-Kopfhörern. Und der Subscription-Dienst ist noch nicht verfügbar. Ja. Großartiger Spot. Ja, also die Realität kann in Details von diesem Spot abweichen. Klammer allen. Ja, also ja, sehr schön das Ding. Wir warten den dann Genuss gesehen. Genau, wir warten da ja noch auf die neue WatchOS-Version, die dann tatsächlich auch Musik streamen kann auf der LTE-Uhr. Die gibt es ja noch nicht. Ja, was es auch noch nicht gibt und was aber gerüchtehalber momentan im Keller bei Apple irgendwie rumvegetiert, ist ROS. Ja, das ist zumindest gerüchtehalber der Name, den das OS hat, das auf iOS basiert und das auf dem prototypischen AR-Headset läuft. Da gab es nämlich letzte Woche so ein bisschen Gerüchteküche zu. Und an sich alles so ein bisschen natürlich, man wird nie überprüfen kommen, ob es wirklich stimmt. Und es ist alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber der Reporter, der diese Gerüchte da streut, der sagt, der momentan angeplante Launch für das Produkt ist 2020. Hm. 2020, da kommt doch das Auto. Apple sollte da mal Ross und Reiter nennen. Ich habe Bescheid sagen, wann es vielleicht Ross. Gereleased wird. Die Überschriften. Rosige Zeiten für Apple. Oh Gott, es wird fürchterlich. Die erste App wird Bob sein, wo man dann malen kann mit. Ist das eine Büroklammer? I like it. Ja, also es wird schon Gründe geben, dass Tim Cook die ganze Zeit von AR spricht. Ja, also das wird so ein bisschen... Halte ich das nicht für unwahrscheinlich. Ja. Aber ich denke, da kann noch viel passieren und gerade wenn so ein Projekt noch 3 Jahre weg ist, dann kann es auch einfach sein, dass es sang- und klanglos in der Schublade verschwindet, weil irgendwie Dinge nicht funktionieren, die man sich... Jetzt kommt ja erstmal der HomePod, oder? Stimmt, HomePod, da war was. Das ist irgendwie dieses Produkt, das vor gefühlt 3 Jahren angekündigt wurde. Mhm. Ja. Ich hatte gerade gleichzeitig die Gedanken... Hä, was das? Was ist denn das? Und hä, was, den gibt's noch nicht? Der HomePod? Ja. Ja, vor allem, weil es war ja jetzt gerade Alexa in den Nachrichten, dass bei einem Nutzer Alexa zwischen 1 Uhr nachts und 3 Uhr nachts, als er nicht zu Hause war, die Musik laut aufgedreht hat. So laut, dass dann die Polizei die Wohnung aufgebrochen hat. Nice. Und es ist bislang noch ungeklärt, wie das passieren konnte. Amazon hat vermutet, ist schon Amazon, oder? Alexa. Yeah. Ja. Amazon hat vermutet, dass er das Fenster offen gelassen hat. Und jemand hatte geschrien, Alexa, mach das. Aber das hat er verneint. Ja, aber das wäre doch gut gewesen, wenn Amazon die Musik vermutet hätte. Wie, was? Na, dann wäre sie stumm gewesen. Wenn Amazon die Musik vermutet? Vermutet. Oh Gott. Ihr seht jetzt nicht, wie ich mit meinen Augenbrauen zucke, aber ich... Ja, die haben sehr zum Verständnis beigetragen. Ja. Für die es noch nicht gemerkt haben, wir sind heute besonders schlimm, was die Wortspiele angeht. Durch jetzt Coping Mechanism. Ja, ja. Ja, besonders schlimm ist doch schon mal ein ganz gutes Stichwort, oder? Oder wolltest du noch was zu Ross sagen? Ich wollte noch was anderes sagen. Ich wollte nämlich dieses eine Thema besprechen, das eigentlich auf der Agenda stand und dann habe ich es aus Versehen runtergelöscht anscheinend. Nämlich A-Leerzeichen Unicode Undefined Character. Das ist so ein... Also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, es gibt momentan einen Bug oder es gab einen Bug, muss man korrekterweise sagen, in iOS 11.1, der dazu geführt hat, dass manche Telefone das große I oder auch das kleine I autocompleted haben zu einer Zeichenkette, die A-Leerzeichen Undefined Unicode Character war. Und Undefined Unicode Character ist so ein Fragezeichen in einem Viereck. Ah, ja. Was jetzt dazu geführt hat, dass viele amerikanische und englische Twitterer halt irgendwie, also, oder andere Menschen natürlich, aber auf Twitter war es halt öffentlich, haben was getippt und haben halt I getippt und das hat halt autocompleted zu eben jene Zeichenkette. Und das war sehr absurd und das ist jetzt in iOS 11.1.1 gefixt worden. Und was das Ganze natürlich noch besonders absurd gemacht hat, ist, das ist ein Machine Learning Problem und es hat sich verbreitet über Twitter und iMessage und so, weil die Leute haben sich natürlich irgendwie Nachrichten geschickt, wo halt drin stand A_Unicode-Dings und das Machine Learning hat gemerkt, das ist was Wichtiges, das kommt jetzt gerade öfter rein, das nehme ich mal in mein Dictionary auf und autocomplete das an der Stelle und scheiße. Ja, Algorithmen sind sehr gut dafür geeignet, die Fehler der Menschen zu verstärken. Unsere neuen Robot-Overlords werden ganz, ganz schlimmen, wenn ungefähr den Humor von Zoe Quinn haben. Ja, aber ich fand's total faszinierend, da so einen mimetischen Virus irgendwie zu sehen, der sich über Machine Learning irgendwie vollpflanzt. Das ist echt krass. Ja, aber um zurückzukommen auf schlechte Nachrichten, deine Überleitung gerade, Runic Games wurde geschlossen, das Studio hinter Torchlight und Hop. Ja, machen meines Erachtens eins der besten Spiele des Jahres und sind dann 3 Wochen später weg. Ja, muss gehen. Ich nehme an, dass sich Hop nicht gut genug verkauft hat. Ja. Zumindest die Steam-Zahlen sprechen so von 40.000, das ist aber auch auf der PS4. Es ist auch total untergegangen. Ich habe niemanden außer uns davon sprechen hören. Auch. Es ist irgendwie, es hat auch komplett in die Vorwelle dieser absurden Release-Bomben jetzt gekommen. Also da kam ja dann kurz danach irgendwie alles von Wolfenstein über Assassin's Creed über Mario über was nicht. Und das ist echt scheiße. Ja, also ich finde es sehr, sehr traurig, weil ich mir mehr Spiele in der Richtung gewünscht hätte. Das kann ich mir jetzt, glaube ich, abschreiben, weil selbst Indie-Teams werden da wohl Angst haben. Was ich halt nicht ganz verstehe, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit The Witness vergleiche, warum ist das so richtig erfolgreich geworden? Also ich mag The Witness, es ist ich finde das Spiel toll, ich finde das Spielprinzip toll, aber hat auch seine kleinen Mäkeligkeiten, die da sind. Liegt es daran, dass Jonathan Blow so bekannt ist? Aber ich dachte, die nicht, Torchlight ist ja auch so bekannt. Also ich oder ist die Indie-Welle einfach vorbei? Kann so ein Anti-Chamber, Anti-Chambert, falls das jemand nicht versteht, welches Spiel ich meine, so ein The Witness oder so, kann es da keine neuen Spiele mehr geben in der Richtung? War das das falsche Genre? Ich glaube halt, Marketing wird halt leider zunehmend immer wichtig und immer wichtiger. The Witness hat halt eingebautes Marketing, auch wegen der Prominenz von Jonathan Blow, aber auch, weil es halt einfach so ein Spiel war, das immer mal wieder, und dann gab es irgendwie diese lustigen Geschichten, dass man das aus Versehen auf der PAX angespielt hat, und also da war halt so ein Mysterium, dieses Spiel, das dazu geführt hat, dass zumindest die Spielepresse sich darauf fokussiert hat, und dann war das halt auch so ein Event, jetzt kommt das raus. Und bei Hop, das ist halt irgendwie das erste Mal, dass ich davon was gehört habe, war, dass du es im Podcast erwähnt hast. Und also das hat halt irgendwie nicht stattgefunden in meiner Games-Journalismus-Bubble. Und das ist richtig, also ich habe es auch in den anderen Podcasts nicht entdeckt. Also so, wenn ich weiß nicht, ob ich aufmerksam genug war, aber Inside Moin hat es nicht erwähnt, weil auf ein Bier war es nicht. Ja. Na klar, die machen eher AAA, aber ja, also es ist nicht wirklich angekommen in der Presse auch. Ja, und das ist halt einfach, momentan ist es halt einfach so viel Kram, dass du halt sehr leicht untergehen kannst, auch mit einem guten Spiel. Und wenn du halt dann ein Studio bist. Ja, das ist lustig, weil die Wochen davor, da habe ich echt gedacht, wann kommt endlich mal wieder neues Material, endlich mal wieder was spielen. Ja. Ja, und ich meine, wenn du dann ein Studio bist, das halt irgendwie von einem chinesischen Investor finanziert wird, der guckt halt dann auf die Zahlen und sagt, nö. Ja, und er hat nicht nur auf die Zahlen geguckt, er hat auch ein Statement rausgelassen, und das sagt er mehr oder weniger, wir machen jetzt Games as a Service. Ja, das ist nicht so die Entwicklung, die ich toll finde. Ja, aber da geht die Reise hin, zumindest für diese Art von Publishing-Geschichten. Also nichtsdestotrotz, schaut euch Hop an. Ich bin immer noch der Meinung, es ist auf jeden Fall in den Top 5 dieses Jahr. Sind die aber schon dicht gedrängt. Ja, ich wollte ja gerade sagen, Also Horizon Zero Dawn ist da jetzt auch noch drin, da kommen wir nochmal dazu. Was ich ganz vergessen habe, Overcooked ist da auf jeden Fall auch drin. Ja, ich habe mittlerweile auch Overcooked gespielt, sehr viel. Bin jetzt auch Fan. Also das ist ja. Also ja, bei Overcooked hat doch so ein gutes Couch-Multiplayer. Ja. Overcooked hat so ein, wenn du mal Overcooked gezockt hast, 3 Wochen später denkst du dir, du hast es schon. Das ist ein Spiel, das fühlt sich an, als ob du es seit 5 Jahren zocken würdest. Ja. Weil es so, da passt alles. Weil wir sind jetzt so am Ende der Hauptkampagne gerade, und da ist es so ein bisschen zäh, immer die Anzahl von Sternen auch freizuspielen, um das nächste Level zu bekommen. Ja. Übung macht den Meister. Ja, in der Tat. Meisterkoch. Ja. Spielt jetzt zu zweit? Nee, zu viert. Oh, nice. Oh, großartig. Das ist großartig. Gut, das ist gut. Ich glaube, ab 3 Leuten ist es richtig schön. Ja. Ja, vor allem dann passieren halt auch die lustigen Sachen, dass man sich komplett im Weg steht oder sich in die Lava schubst. Und ja. Entschuldigung, dann war durch. Ja, wo wir schon bei schlechten Nachrichten und Indie-Spiele sind, The Room, der nächste Teil davon, Old Sins, ist verschoben worden. Ja. Old Sins. Also so eine richtig schlechte Nachricht ist es nicht. Ich habe es fast erratet, war glaube ich beim letzten Teil auch schon so. Sie haben es angekündigt für Ende 2017, kommt jetzt allerdings am 28. Januar. Da hat man dann also glaube ich noch 2 Wochen bis dann Shadow of the Colossus kommt. Aber The Room lässt sich ja schnell durchspielen. Ja. Martin, dir sei gesagt, 28. Januar würde ich dir vorschlagen, geh ins Kino, mach was Nettes, such dir auf jeden Fall was, weil ich bin mir ganz sicher, dass die Autofokus sich das iPad schnappen wird. Naja, sie hat ja jetzt ihr eigenes, insofern ist das alles halb so wild. Aber ja, das ist, da brauche ich nicht mit rechnen, dass ansprechbar dann stattfindet. Nein, Ja, ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht gar nicht schlecht für die Entwickler von The Room, dass sie das nicht Ende 2017 machen, weil da ist ja wahrscheinlich schon auch viel andere Konkurrenz am Start und gerade so um Januar, Februar rum ist auf Mobile ja gefühlt immer so Rückgurkenzeit. Ja. Wobei ich sagen muss, The Room ist tatsächlich ein Spiel, was Besseres gibt es nicht so für die Weihnachtsfeiertage. Ha. Also wenn du da halt echt einfach mal so dich einmuckeln kannst, Zeit vernichten willst. Das ist schon echt ein gutes Winterspiel. Aber ich habe vor, so ganz viele Dinge zu tun und dann zehre ich von The Room-artigen Sachen viel, viel länger, weil die kann man in Häppchen konsumieren. Das stimmt auch, ja. Eins muss ich sagen, die Screenshots, die man auf der Seite sieht, die haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ha. Aber im Grunde geht es ja auch um die Puzzles. Also auf eine gewisse Art mag ich den ersten immer noch am liebsten, ja, weil der so konzentriert ist. Same. Ja. Ja. Der zweite, der hat diese viele Bewegungen und so nicht gebraucht und der dritte hat die Story auch nicht unbedingt gebraucht und Wir hoffen eigentlich alle nur, dass der vierte nicht wesentlich schlechter ist als der dritte, sondern weiter geile Puzzles hat und Spaß macht zu bedienen und dann langt uns das schon, oder? Ja, dieses ganze Eye-Candy und so, das sich durch die Räume bewegen, das war ein interessanter Gimmick, aber er macht das Spiel für mich nicht aus. Ja, nee. Ich finde es halt interessant, dass also die Hauptattraktion für mich an dem Spiel ist in der Tat die Puzzles und dieses Rumfummeln und die Erfolgserlebnisse, da weiterzukommen. Aber es gibt schon auch diese Komponente von, ich möchte eigentlich eine coole Lovecraft-Story erzählt bekommen. Und man spielt das immer so und hat die Hoffnung, dass das jetzt passiert. Aber es ist dann irgendwie, es tritt dann immer zu kurz. Aber es macht dann auch nichts, weil man hat den Spaß am Spiel. Aber es ist halt diese ja. Ja. Jedes einzelne The Room war ein super schöner Teaser für so eine Story, ja, genau, die dann einfach nicht kam. Ja. Ja. Ja, ja. Ach ja. Es war eher vergleichbar mit so Madame Tussauds oder so, wo du halt dann so in den Raum kommst und die Stimmung ist cool, aber da passiert halt nichts mit der Stimmung. Ja. Ich war noch nie in Madame Tussauds, aber das ist wahrscheinlich eine gute Beschreibung. Es ist erstaunlich, wie schlecht so Wachsfiguren sind. Ja. Ja. Auf den Fotos sehen sie nicht mal richtig aus. Sie sind aber nicht mal so gut, dass sie uncanny sind. Mhm. Finde ich. Obwohl, manchmal sind sie uncanny. Im Uncanny Valley findet nicht die Erweiterung von Horizon. Wir kommen zum Konsum. Und der erste Teil ist, das erste Ding im Konsum ist Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds, glaube ich, oder? Du spielst keine Spiele mehr, die keinen Doppelpunkt im Namen haben, Marcel. Ja. Und es ist großartig. Marcel, hast du es auch schon gespielt? Bist du schon durch? Nein. Also ich bin schon relativ weit, aber ich bin noch nicht durch. Ich habe mir das mal wieder zum Laufen genommen, also so ein bisschen rumjoggen, weil da ist für mich Horizon Zero Dawn super. Hm. Und habe es angefangen, bin aber noch echt nicht sehr weit gekommen. Hm. Aber die Stimmung ist toll, finde ich. Also es ist halt einfach mehr von allem. Also es ist mehr Horizon Zero Dawn. Es sind tolle neue Charaktere da drin. Diese ganze Banuk, also das Spiel halt im Norden, in The Cut heißt das im Spiel. Das ist so unzugängliches Winterschneeland. Und da also ist halt mehr oder weniger der Yellowstone Park im Schnee. Sozusagen. Und da sind halt diese Tech-Schamanen, die da so rumdingsen und mit denen hat man halt viel zu tun und da gibt es ja viele coole Charaktere und viele coole Side-Missions, die man da auch machen kann. Und ja, alles großartig. Also es gibt neue Maschinen, die man bekämpft. Die sind auch sehr schön. Und Das Erste, was ich fragen muss, ist, mit welchem Charakter bist du denn reingegangen? Ich bin mit meinem Endgame-Charakter tatsächlich reingegangen. Also ich habe irgendwie das Ding ja durchgespielt, inklusive diese Spezialarmor, die sich wieder auflädt und der Charakter ist, glaube ich, auf Level 37 gewesen oder so. Und mit dem bin ich da reingegangen. Sie empfehlen, dass man die Erweiterung mit Level 30 mindestens anfängt. Und ja, also es ist jetzt nicht super herausfordernd für, gerade wenn du eben diese Spezialrüstung hast, aber du kommst tatsächlich wieder an Punkte, wo du dir denkst, oh, das ist jetzt schon eher knapp hier gerade. Insofern ist es auch schön, da nochmal so ein bisschen herausgefordert zu sein. Mhm. Also ja. Ich spiele es gerade mit meinem New Game Plus Spiel auf ultra hart. Oh. muss aber sagen, das habe ich auch deswegen gemacht, weil ich habe mein anderes Savegame nicht gefunden. Ah, okay. Ich habe da echt angestrengt gesucht und war dann ein bisschen überrascht, dass da nichts zu finden war. Ja. Es gibt eine Sache, die mir aufgefallen ist, also das Setting fand ich toll, es gibt ein bisschen mehr Zivilisation, hat man das Gefühl, lustigerweise, also alte Zivilisation. Ach so, ja. So Ruinen, das ist ja im Hauptspiel gar nicht so häufig. Ja. Und ja, die Charaktere fand ich auch nett. Die Banuk haben mich sowieso interessiert, weil die kamen nur so am Rande vor, waren aber sehr mystisch im Hauptteil. Eine Sache ist mir aufgefallen, sie haben ein bisschen mehr Puzzle reingetan. Also Horizon ist ja fast puzzlefrei gewesen, bis auf diese Türöffnen Puzzles, die immer sehr, sehr, sehr einfach waren. Und ach, du meinst jetzt diese Laserpuzzle? Ich will jetzt nichts spoilern. Es gab so ein paar kleine puzzleartige Elemente drin. Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist und wie weit du bist. Na, ich bin jetzt kurz bevor sie da auf diesen Riesenberg hochgehen. Ja gut, da bin ich noch nicht mal. Ja. Und eine Sache ist mir aufgefallen, das Spiel hält einem schon sehr die Hand. Und ich glaube, das ist auch im Hauptspiel so. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil mich hat es nicht besonders gestört meistens. Also, aber es sagt einem schon sehr kleinteilig, und jetzt geh mal 5 Meter darüber und dann geh noch mal 10 Meter dann nach rechts und so. Und es hätte mich noch weniger gestört, wenn das Level-Design für sich gesprochen hätte. Und da muss ich sagen, es gab ein paar Stellen, da war ich einfach völlig verwirrt vom, also was das Spiel mir aus sich heraus erzählt hat, optisch von der Umgebung. Also da gibt's, ich war in so einem Eistunnel oder so weiß ich nicht, manchmal hatte ich echt Probleme zu sehen, wo kann ich denn jetzt überhaupt, wo geht der Weg weiter, wo kann ich hochhüpfen? Und da habe ich diese ganzen Funktionen, die sie eingebaut haben mit, geh bitte jetzt 5 Meter nach links und so, habe ich auch gebraucht. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie das ein bisschen auf Kosten guten Level-Designs machen. Ja, also ich bin jetzt da nicht reingelaufen, aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst. So, also das war im Hauptspiel auch schon so. Da haben sie dir immer vorgekaut, was machst du als nächstes. Dadurch, dass die Kämpfe gar nicht so funktionieren, sondern da du halt sehr frei bist und sehr cool Sachen kombinieren kannst, hat mich das nicht so gestört. Ich habe aber die Befürchtung, dass sie da noch nicht wirklich da angekommen sind, was eigentlich das Spiel für ein Potenzial hat. Ja. Weil da muss ich ganz ehrlich Lara Croft, also Tomb Raider, in Schutz nehmen. Das erzählt viel mehr aus sich heraus, wo kann ich jetzt hoch, wo geht's weiter, und auch die Rätsel muss ich selber lösen, weil sie relativ klar sind. Und oft hatte ich bei Horizon jetzt gerade bei der Erweiterung so das Gefühl, da sagt die mir, ach so funktioniert es, und dann muss ich dahin, und ich hab's noch überhaupt nicht selber gecheckt. Ja. Es gibt ja in dieser Erweiterung tatsächlich auch so einige Lara Croftige Uncharted-mäßige Hangel-Szenen, die teilweise auch gegen die Zeit stattfinden. Und die haben mir sehr getaugt. Also die fand ich sehr cool. Weil die tatsächlich auch so das Gefühl vermittelt haben, so jetzt kommt es drauf an, irgendwie hier schnell zu sein und das gut zu machen. So ein bisschen wie im Hauptspiel gleich am Anfang diese Trials-Ding. Das war sehr gut. So, aber ich verstehe das, also sie haben da ganz klar dieses Design-Ding mit dem Marker, der irgendwie alle 500 Meter sagt, wo du hinlaufen sollst. Und das ist halt ein echtes Problem, auch ganz grundsätzlich in aktueller Spieledesign-Sprache, dass du halt oft diesen Marker einfach machst und dann gucken die Leute auch nur noch auf den Marker und sehen halt vom Rest eigentlich gar nichts mehr und spielen eigentlich nur noch auf der Minimap und ja, keine Ahnung. Da müsste man echt mal. Da kam halt für mich hinzu, dass ich es aber ohne Marker auch nicht gefunden hätte, weil die Landschaft nicht gut genug gestaltet war, dass ich selber finden kann. Ja. Und was mich in diesem Eistunnel auch ein bisschen geärgert hat, da gibt es so Hinweise, so eine Fährte, der du folgen kannst, um den richtigen Weg zu gehen. Und wenn du dann abbiegst, falsch, dann sagt es Aloy sofort. Dann sagt die, ich glaube, das ist der falsche Weg. Mhm. Ja, ja. Erstens das, okay, gut, also lähmer geht's dann wirklich nicht mehr. Und zweitens, es ist total sinnvoll, falsch abzubiegen, weil das ist überall Loot. Stimmt. Kann ich überall holen. Das war auch eine total, also an der Stelle war ich auch so ein bisschen verwirrt, weil das Spiel sagt dir, das war jetzt blöd, aber hey, cool, hier gibt es ja irgendwie Loot, das du mitnehmen kannst. Ja. Und dann werde ich halt belohnt dafür, dass ich falsch abgebogen bin und das ist irgendwie seltsam. Also da können sie noch ein bisschen dran arbeiten, aber ansonsten stimmungsvoll und so ist es auf jeden Fall. Und ich bin auch echt gespannt auf die Charaktere. Sie haben ja sehr gepolished an den Animationen, die ja einer der großen Schwachpunkte im Hauptspiel waren. Also die Sequenzen, wenn du dich unterhältst, die waren jetzt nicht super animiert im Hauptspiel. Und da haben sie ein bisschen was getan auch. Ja, und die Sidequests sind auch alle, also die ich bis jetzt gespielt habe, waren alle sehr gut. Also ich habe auch ein paar ganz interessante und sympathische Charaktere getroffen. Bei der einen, das war lustig, weil die sieht aus, als würde sie die ganze Zeit lachen. Diese Osram-Wappenschmiedin. Ach so, nee, die Musikerin. Die Musikerin fand ich. Und noch seltsamer fand ich, sie sah ein bisschen aus wie die Protagonistin von Hellblade, die eine Depression hatte und total scheiße drauf ist. Und ja, na gut. Na gut. Also große Empfehlung. Wir werden wahrscheinlich nochmal drüber reden, weil wir spielen das ja gerade beide. Aber ja. Gut, thematisch passend, der nächste iOS-Titel auf der Liste heißt Frost. Ja, und die Empfehlung habe ich von irgendeinem Dom gekriegt. Ich glaube, der hat auch mal bei Fanboys gepodcastet. Ja, ich kann mich dunkel erinnern. Ja, wer hat das nicht? Schöne Grüße. Ja, Frost ist das neue Spiel von, jetzt habe ich ein Blackout, ich weiß es jetzt gar nicht. Blizzard, nein. Das neue Spiel ist denn Frost. Ich könnte das von, jetzt in Google eintippen. Ja, Black, von den Black-Machern. Ah, ja, ja. Genau, Black, erinnern wir uns, das war diese wirklich nette Idee. Ich muss bestimmte Bereiche auf dem Bildschirm erreichen, indem ich mit meinem Finger so eine kleine Linie zeichne. Die wird dann ins Unendliche fortgesetzt. Also ich mache zum Beispiel mit dem Finger so eine Gerade und dann erscheint dann so ein kleiner Kreis, der dann diese Gerade lang fliegt. Wenn ich aber eine Kurve mache, dann fliegt dieser Kreis immer weiter eine Kurve. Da muss ich halt gewisse Punkte erreichen. Also war recht innovativ und ganz cool. Und Frost funktioniert fast ein bisschen ähnlich, aber doch ganz anders. Nämlich, ich habe so Frostpartikel und muss diese Frostpartikel zu bestimmten Zielen hinbewegen. Und kann den Strom des Frostes auch aufteilen, wenn ich zum Beispiel mehrere Ziele habe. Gefühlt ist es sehr nah an Prune dran. Das hast, glaube ich, du mal empfohlen, Tobi, oder? Prune kam von dir. Ah ja, das war das mit dem Baum. Wo du den Baum wachsen lassen musst. Genau, wo ich beim Baum die Äste abschneide und den wachsen lassen muss. Und leider muss ich sagen, es ist einfach das schlechte Prune. Mich interessieren solche Spiele nur noch sehr am Rande. Weil die Levels sind komplett abstrakt. Und es ist halt immer das gleiche Muster. Erst muss ich den einen Punkt erreichen, dann muss ich den Strahl aufteilen, dann gibt's halt ein Hindernis dazwischen. Genau. Also ich habe, glaube ich, 6-7 Level gespielt und dann war es auch gut. Nicht so das Besondere. Kostet 5 € noch was im App Store. Wer sowas mag, sollte sich es auf jeden Fall angucken. Ich finde aber auch Black wesentlich genialer. Also spielt erstmal Black und Prune und wenn euch beide taugen und ihr da mehr haben wollt, dann ist wahrscheinlich Frost auch was für euch. Das ist doch mal eine Aussage. Ansage. Beides. Als nächstes, der Titel als nächstes ist ein bisschen, ich mache mir Sorgen, dass das jetzt auch um sich greift, dass App-Namen Doppelpunkte und Untertitel haben. Es ist nämlich Mechbox 2, Doppelpunkt, das härteste Puzzle. Ja, eigentlich sind doch dafür die Untertitel da, oder? Um das härteste Puzzle. Ist zu eigentlich Mechbox 1, war das härteste Puzzle seiner Zeit? Und wahrscheinlich, ja. Es ist was Seltsames passiert, weil das ist wirklich ein iOS-Spiel, was ich dadurch, wo ich dadurch aufmerksam geworden bin, dass es auf Platz 1 war. War nicht lange auf Platz 1. Okay. Dazu muss man sagen, das kostet nur 49 Cent. Ah. 49 Cent? Mhm. Tiereinhalb. Und geil. Ist ein Spiel in der Fasson von Please Don't Touch Anything bis hin zu The Room in 2D. Okay. Das heißt, ich habe eine Maschine und komme immer von Puzzle zu Puzzle. Also jedes Puzzle ist ein Screen groß, muss halt irgendwelche Knöpfe drücken und Sachen, Regler bewegen und Dinge tun, um ins nächste Level zu kommen. Und das finde ich grundsätzlich schon mal ziemlich cool. Was ich auch cool finde, es ist offensichtlich ohne In-App-Purchases, zumindest sind mir keine über den Weg gelaufen, aber mit Hints wie bei The Room. Ja. Die Puzzles sind teilweise auch ganz nett. Also sollte man sich wirklich auch mal angucken, kostet ja nur 50 Cent. Jetzt kommen zwei große Abers, die mir den Spaß ein bisschen verleidet haben, aber mich noch nicht dazu gebracht haben, komplett aufzuhören. Erstes Aber ist, ich habe keine Ahnung, was bedienbar ist und was nicht. Und das Feedback vom Spiel ist auch unter aller Sau. Also er könnte mir zum Beispiel einen haptischen Hinweis geben, das war jetzt nix hier oder irgendwas rütteln lassen. Also irgendein Feedback dafür, das war jetzt nix und das war jetzt was. Tut's nicht. Ich habe auch manchmal was gedrückt und dann das Gefühl gehabt, das ging nicht. Hab's dann nochmal gemacht und dann ging's. Also schwer zu sagen, ob das nur das Gefühl war, vielleicht war ich nicht aufmerksam genug. Und das Zweite, was sehr zweifelhaft ist, also manche Rätsel machen halt einfach Gedankensprünge, die irre sind. Ich spoile jetzt mal ein Rätsel. Da musst du eine Zahl eingeben und du hast eine Zahl, die da steht. Und zwar eine 8. Also ich vereinfache es. Wenn das 5 ist. Ja, warte, genau. Ich vereinfache es mal. Wenn 8 2 ist und 1 0 und 6 1 ist, was ist dann 9? Ja, das ist jetzt natürlich besonders schwer, komplett ohne grafische Hilfen. Also jetzt mal den Podcast anhalten, in einer Stunde wiederkommen. Nein, 9 ist natürlich auch 1. Ach so. Denn die Regel bei dem Ganzen ist, ich zähle die Kreise. Ah. Und das sind halt vierstellige Zahlen. Und das ist halt überhaupt kein Zusammenhang, warum zähle ich an der Stelle die Kreise. Es ist ja, wäre ja nett, wenn es in dem Level die ganze Zeit um Kreise ginge, dass man dann diesen Gedankensprung machen kann. Aber das, finde ich, ist eher ein Fail. Und das Hint-System hilft einem da rüber hinweg. Das heißt, man kann sich einfach die Hints angucken und dann weiterspielen, weswegen das halt trotzdem ganz lustig ist, das Teil. Weil ich mache halt die Puzzles, die ich irgendwie für sinnvoll erachte, und wenn ich dann denke, da komme ich nicht weiter, dann drücke ich halt auf die Hints. Aber es ist ein bisschen schade, weil das Konzept ist cool. Okay. Nun ja, man kann sich das ja mal angucken. Für 50 Cent kann man nicht viel falsch machen. Ja, als nächstes habe ich ein Thema auf der Liste, das im Wesentlichen da drauf ist, um zu sagen, die nächsten zwei Wochen Podcasts könnten unterversorgt sein, zumindest Fanboys technisch. Ich weiß noch nicht, ob ihr vielleicht alleine was aufnehmen wollt. Das könnt ihr dann entscheiden. Also ihr beiden jetzt, ihr auf der anderen Seite dieses Mikrofon sitzt und nicht ihr, die Hörer. Die beiden Hörer. Ja, weiß man's? Diese Podcast-Statistiken, denen kann man ja nicht trauen. Nein, ich, Ich wollte Bescheid sagen, dass ich am Sonntag, also in 2 Tagen, wenn ich das von hier aus, von dieser Aufnahme aus gerade, nach Kanada fliege, um dort bei Desert Bus mitzuhelfen. Die geneigten Hörer und Hörerinnen, die uns schon länger zuhören, werden sich erinnern, dass ich jedes Jahr von Desert Bus erzähle. Und so auch dieses Jahr. Losgehen tut's dann am 13., glaube ich, November. Nee, das ist ja schon 17. November, glaube ich, geht's los. Aber das könnt ihr auf desertbus.org nachgucken auch. Es ist ein Charity-Event, wo Spenden gesammelt werden, mit Klamauk und schlechtem Computerspielspielerei. Es wird das schlechteste Spiel der Welt gespielt, nämlich Desert Bus, wo man einfach nur von Tucson nach Las Vegas mit einem Bus fährt und der Bus zieht nach rechts unterschiedlich stark und man muss die ganze Zeit lenken, aber es passiert nichts. Und ich bin da für die Technik so ein bisschen, um damit zu helfen, damit auch diese ganze Sendung gut über die Bühne geht und Kameras schalten und den ganzen Unsinn. Da freue ich mich drauf, aber das heißt auch, ich habe wahrscheinlich wenig Zeit für Podcast, aber mal sehen. Der Hinweis auf Desert Bus muss auf jeden Fall gewahrt bleiben in Fanboys-Tradition. Ja, sonst gibt doch keinen Fanboys ohne Desert Bus. Kein Jahr Fanboys ohne Desert Bus for Hope. Ja. Gut, kommen wir zum Nachklapp. Ja, Nachklapp ist ganz kurz. Ich habe letzte Woche erzählt, dass Aga und ich bei der Telekom waren und einen neuen Internetanschluss bestellt haben, weil wir wechseln jetzt auch und wir haben jetzt auch ein Datum, ein neues Internet und zwar im April. Ein ganz neues Internet. Ja, und da muss ich schon sagen, mit oder ohne Nazis? Danke Kündigungsfristen. Ein halbes Jahr warten darauf, dass man einen anderen Internetanbieter nehmen darf, finde ich schon. Das muss nicht sein. Das ist wirklich, wirklich ein bisschen viel verlangt. Ja. Aber so ist es nun mal. Könntest du nicht einfach den alten Anbieter weiterzahlen und trotzdem schon ein neues bestellen? Das könnte ich ganz sicher. Ja. Das könnte ich ganz sicher. Aber werde ich nicht tun. Wir müssen jetzt noch die Zähne zusammenbeißen und noch ein paar Monate warten. Und ab April könnt ihr dann Fanboys noch mal schneller hören. Ja, ja. Also vor allem die Produktion ist dann schneller, weil momentan ist der Engpass bei der Produktion, dass Marcel das File hochlädt für sich. Ja. Und ja. Und es dauert manchmal eine ganze Nacht. Also eventuell könnt ihr ab April Fanboys-Folgen schon einen Tag früher hören. Ja, ja. Ja, genau. Gut, wir freuen uns drauf. In diesem Sinne hören wir uns dann irgendwann in den nächsten 3 Wochen wieder. Ich habe noch einen Nachklapp. Entschuldigung. Mir wurde gesagt, ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht. Habe gesagt, bei The Invisible Hours ist alles zu klein. Ist es auch. Aber man hat mir gesagt, dass man in Optionen die Körpergröße einstellen kann. Ha, ja. Also macht das mal, wenn ihr... Ja, also je nach Plattform wahrscheinlich auch, es gibt ja auch Plattformen, wo sowieso die Körpergröße reingeeicht ist. Also gerade wenn du irgendwie auf Steam VR spielst, musst du sowieso einstellen, wie groß du bist. Ja. Na gut. Gut, aber wie gesagt, wir hören uns dann innerhalb der nächsten 3 Wochen, vielleicht früher, vielleicht später. Bis dahin habt eine schöne Zeit und schaltet wieder ein, wenn es heißt Fanboys. Tschüss. How does a Sega CD game about driving a coach bus dropped in the middle of a deserted route to North America, a minigame, a real-time desert crawler, go on to raise $3.1 million? You start smaller, drive an hour for just a dollar, then you drive farther, make your stop, or don't bother talking to the Twitch chatters, waiting for the mud splatters for 1 week. You're playing for a cause that really matters. And every day you raise awareness while putting money away for Child's Play, a charity for the children. Donations come in and we're watching the total building. The gamers are ready to donate to fundraise millions. So the children play games and power down and save. Those kids is getting treatment, they have to be so brave. Though the hospital is freaky and treatment can be a pain, They can play a new campaign, deservingly entertained. So then James made a plan. He said, let's all help these kids, eh? Paul wanted to stream a game, and so they did it his way. Sega's Penn and Teller's Smoke and Mirrors is its name. It's the worst ever video game. What's this game, man? Desert Bus for Hope again. It's time for Desert Bus for Hope again. And this year we're doing number 10. Please donate. Please donate. 2007 in a house on a couch. Those babies 9 years later see call-ins in live auctions and sponsors and crafts. Setting up their own place in moon base. It's Canada, really, but pretend we're in space. Rotate through the driver's floor at 45. Mining prizes we can auction live. A donation drive, a new challenge. Doctors, you gotta give us advice. The entire team at Bungie autograph the set of dice. There's usually nothing else to do when you are driving through. You're trying to keep your concentration or get towed back to the station. Always booking, looking in your big empty rear view, hoping you don't crash before you get to where you're going to. Steering through the desert, watching day turn into nighttime. Veering towards the gutter as it lists to the right. Keep it out of the ditch, gotta keep it on track. From Tucson to Las Vegas and back. From Tucson to Las Vegas and back. Desert Bus for Hope again. Desert Bus for Hope again. We are doing all the things for you and all the things for you. Join us in chat together. We can stall for time. Desert Bus for Hope again. All the internet sings for you. We will all put aside our shame. We will play the most boring game. The desert always looks the same. Oh. Bust up in the desert now. Hope we haven't passed it. Please donate. Bug on the windshield. Somebody must have spaced it. Please donate. Pay the generosity the longer we broadcast it. We drive the bus. Me? I craft a log. Me? I engineer. Me? I ship things. And me? I'm the damn fool that crashes. We can help some children have some fun. So please donate. What's this game, man? Desert Bus for Hope again.